Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Hallo Freunde, diese Woche können wir nochmal so richtig zueinander kommen. Dann ist nämlich Sommerpause und die Sommerpause geht bis zum 24. August. Aber jetzt erstmal willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung, heute Nacht freie Themen. 0130 2911, die Telefonnummer, die Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse 1live zusammengeschrieben @wdr.de. Es geht los heute Nacht mit Jessica und die ist 21. Ich grüße dich. Ja, hallo Jürgen. Hi. Ja, erstmal ein großes Lob an deine Sendung und dein Team im Hintergrund. Danke, danke. Die sind erstmal ganz toll, wie die arbeiten. Die sind auch ganz toll. Ja. Ja, gut. Mein dein Thema. Ich habe Probleme in der Beziehung. Ich habe gesagt, mein Freund hat Ende des Jahres auf der Arbeitsstelle ein paar Sachen mitgehen lassen. Er hat im Sportgeschäft gearbeitet. Und er hat Mittwoch einen Gerichtstermin, der jetzt ansteht und es hat sich eigentlich blöd alles entwickelt. Mhm. Inwiefern blöd? Und zwar, ich bin ein bisschen nervös. Sag mal eben noch, was er hat mitgehen lassen. Gegenstände im Wert von knapp 10.000 Mark. Mhm. In welchem Zeitraum hat er das geklaut? 3, 4, 5 Monate, so um den Dreh. Also alles mögliche, Turnschuhe und Skier und alles. Mhm. Ne? Irgendwie ist alles blöd gelaufen. So. Gerichtstermin? Ja, genau. Der steht Mittwoch an. Und zwar fing das alles an. Ich habe mich natürlich mal aufgeregt, dass er die Sachen mitgehen lassen hat und wollte ihm das irgendwie ausreden und sollte keiner erfahren, natürlich und so. Das heißt, währenddessen hast du das schon mitbekommen? Ja, klar. Er hat das nicht vor dir verheimlicht? Nein, nein. Er hat mir die Sachen eigentlich auch gezeigt. Mhm. So, und dann habe ich immer gesagt, jetzt hör auf damit und ja, weiß ich nicht. Und er hat dann gesagt, ich mach's nicht mehr immer wieder. Und eines Tages dann, er musste länger arbeiten, ich kam dann zu ihm in die Wohnung. Mhm. Also wir wohnen nicht zusammen. Ich habe allerdings einen Schlüssel gehabt von seiner Wohnung und bin dann abends eher nach Hause gekommen und hatte geguckt, ob er wirklich wieder was Neues geklaut hatte. Und er hatte wieder was. Mhm. Und dann hat er mir fest versprochen, er macht's nicht mehr. Und ja, und dann bin ich zu seiner Arbeitsstelle gefahren mit diesen neuen geklauten Sachen im Auto und er kam zufällig gerade aus dem Geschäft und da kam ich ihm entgegen und sagte, du hast wieder geklaut, ich möchte jetzt zu deinem Chef am liebsten reingehen und möchte alles erzählen, mir reicht's, ne? Mhm, weil ich sag mal, ich fühlte mich dafür auch irgendwie verantwortlich, weil wenn man 5 Jahre zusammen ist, ich bin über 5 Jahre zusammen und da geht mich das schon irgendwo ein bisschen was an. Ich mache mir auch da Gedanken drüber. Bist du denn dann zu dem Chef gegangen? Nein, bin ich nicht. Wir kamen zufällig eine Arbeitskollegin raus aus dem Geschäft und der wollte ich die Tüte in die Hand geben, ganz zufällig, und sagte zu ihr nur, kannst du mir gefallen, du nimm die Tasche mit rein. Mhm. Sie kannte mich auch halt vom Sehen und so und wusste, dass wir zusammen sind und so weiter. Und sie hat ja gesagt, ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Das heißt, also, sie wusste das? Sie wusste es nicht, aber weiß nicht, ob sie sich was gedacht hatte oder so. Mhm. Ich hatte nur gesagt, nimm die Tüte mit rein. Wie ist es denn dann aufgeflogen? Ja, dadurch, dass sie halt geredet hatte. Die Frau dann gegenüber dem Chef, ja. Genau. Mhm. Sie ging dann ein paar Wochen danach zum Chef und hatte alles erzählt. Mhm. Und dann kam die Kriminalpolizei und die haben alle Sachen bei ihm in der Wohnung gefunden, im Keller und so weiter. Hat er die denn weiter verhökert? Nee, noch nicht mal, wenn er es gemacht hätte. Mhm. Und dafür irgendwie, aber irgendwie kam es dazu nicht. Er konnte die Sachen halt immer selber irgendwie gebrauchen, ne? Hat jetzt alles nur gestapelt, wie ein Lager unten im Keller, sag ich mal, ne? Welcher Teufel hat ihn denn geritten, so das zu machen, weißt du das? Ja, er wollte halt immer mit Freunden mithalten können, halt Sport zu machen, Tennis zu spielen, Fußballschuhe. Im entsprechenden Outfit dann? Ja, genau. Mhm. So, jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass eure Beziehung, eure Liebe, eure Freundschaft dadurch erheblich gelitten hat oder Risse bekommen hat. Ja, total. Seid ihr überhaupt noch zusammen? Kann ich im Moment gar nicht so nennen eigentlich. Macht er dir denn Vorhaltungen? Ja. Du hast ihn ja quasi verpfiffen, ne? Total, ja. Mhm. Siehst du das irgendwie auch so, dass du ihn verpfiffen hast? Hast du da in irgendeiner Weise ein schlechtes Gewissen? Ja, schon irgendwie. Ich sag mal, ich bin zwar nicht zum Chef gegangen, aber dadurch, dass die Arbeitskollegen, weiß ich nicht, die haben zwar eine Inventur auch Ende des Jahres gemacht. Das hat das ins Rollen gebracht, ne? Ja, wahrscheinlich. Der sauberere Weg wäre vielleicht gewesen, wenn du noch massiver auf ihn hättest eingewirkt und wenn er entweder sich gestellt hätte oder hätte es sein gelassen. Ja, klar, sicher. Aber er hat es halt nicht gemacht. Wir haben tausendmal auf ihn, also besser gesagt, ich auf ihn eingeredet und gesagt, Mensch, lass es. Ne? Mhm. Und ich habe Angst gehabt, dass sie ihn dann packen. Ich hätte mich das, aber er sagt halt jetzt, ich hätte mich da nie so einmischen sollen. Mhm. Ne? Wie ist denn jetzt überhaupt das ganz aktuelle Problem? Weswegen hast du angerufen? Ja, dass ich damit nicht klarkomme, dass er mir Vorwürfe macht. Mhm. Mhm. Immer wieder. Es ist ein paar Tage gut, läuft es. Ne? Wir sehen uns dann öfter und läuft alles super und dann sagt er wieder, dreht er wieder total durch, ne, zu Hause. Er rastet richtig aus. Ne? Mhm. Ich bin auch ganz zwiegespalten, jetzt während du das erzählst. Ich kann das sehr gut verstehen, dass du irgendwann, nachdem du, wie du sagst, sehr oft mit ihm gesprochen hast, irgendwann nicht mehr konntest und dann so gehandelt hast. Mhm. Andererseits, wenn ich mich jetzt in ihn hineinversetze, ist es natürlich auch nicht so eine tolle Sache, von der Freundin da verpfiffen zu werden. Aber letztendlich musste das ja ans Licht, die ganze Sache. Es ist ja nur jetzt auch in seinem Sinne, dass es ans Licht kommt, weil irgendwann wäre es aufgeflogen und je später, desto schlimmer wahrscheinlich, ne, wenn er sich da noch mehr reingeritten hätte. Letztendlich glaube ich aber, dass du da sauber dastehst, Jessica. Ich glaube das. Ich glaube es. Wenn du so viel, also schlimm wäre gewesen, wenn du vielleicht nach ein, zwei Mal mit ihm reden, ihn direkt verpfiffen hättest. Ja. Das wäre wirklich eine schiefe Nummer gewesen. Ja. Aber wenn du sagst, dass du so lange es schon versucht hast und er nie darauf eingegangen ist, und es bestand ja auch keine akute Not oder irgendeine Zwangssituation für ihn. Ne? Es ist ja nur so aus Luxusgründen. Ja, genau. Ne? Ich habe einfach gesagt, Mensch, okay, wenn du jetzt jeden Monat einen Teil gekauft hättest da, ne, weil du kriegst da Prozente oder sonst wie, ne? Wir haben also heute nochmal drüber gesprochen. Und er ist heute nochmal tierisch ausgerastet, ne? Das ist halt ein Streit heute wieder, ne? Weil er jetzt morgen da erstmal einen Rechtsanwaltentermin hat und dann Mittwoch dann zum Gericht muss. Ne? Ich verstehe das, dass das scheiße für ihn ist, wie er dasteht. Das war ja auch letztendlich auch eine emotionale Reaktion von dir, ne? Ja, dass du da hingegangen bist. So sauer auf diesen Moment war ich bereut heute, dass ich nicht weiter darüber nachgedacht habe, Und er denkt dann halt immer nur, ich will ihm was, ich will ihm sein Leben zerstören oder sonst was dadurch. Ne? Nee, das hat er selbst gemacht, indem er solche Sachen angefangen hat zu klauen. Ganz einfach. Musst du denn vor Gericht auch aussagen? Nein. Das nicht? Nein. Und die Gerichtsverhandlung ist am Mittwoch, sagst du? Am Mittwoch, ja. Das ging dann aber auch schnell, ne? Das war Ende Januar. Ende Januar. Also Ende des Jahres ist das wohl, also mit der Arbeitskollegin gewesen und die hat dann was erzählt, das hat dann noch ein paar Wochen gedauert, bis dann auf einmal die Kriminalpolizei stand. Hältst du es für möglich, dass, egal wie die Verhandlung ausgeht, dass eure Beziehung wieder eingerenkt wird oder glaubst du, dass es letztendlich kaputt ist? Wie er es sagt, ist es kaputt. Liebst du ihn noch? Ja, sehr. Also ich fahre hin zu ihm, ich versuche mit ihm zu reden und das tut meiner Seele leid, dass es so gelaufen ist. Dennoch habe ich Verständnis für dich. Wirklich, ich habe da Verständnis für und ich finde es auch in Ordnung. Er ist schon vorbestraft und das tut mir dann deshalb noch mehr leid. Ja, aber umso schlimmer, wenn er dann auch nicht auf deine Ratschläge da eingegangen ist. Ja. Umso schlimmer, ne? Weswegen ist er vorbestraft? Wegen Betruges. Also wieder so eine Richtung irgendwie. Wenn du ihn liebst, versuch die Liebe zu retten. Ja. Und versuch es auch nochmal und eingiebig und nochmal und das zehnte Mal ihm zu erklären und ihm beizustehen. Immer wieder. Und er lässt mich nie zu Wort kommen richtig irgendwie, ne? Ja, und wenn alles nichts nutzt, dann ist er aber auch schuld, wenn er dann auch noch seine Liebe kaputt gehen lässt. Ja. Er hat richtig Mist gebaut, ne? Er weiß, ich würde für ihn alles tun. Ich stehe immer zu ihm. Du hast irgendwie die Notbremse gezogen. Ja. So einen Eindruck habe ich. Halt zu ihm, aber ich finde es in Ordnung, was du gemacht hast. Ja. Also es gibt keinen Grund, ja gut, es ist alles ein bisschen krumm gelaufen, aber du hast keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben, sagen wir es so. Jessica. Okay. Steh ihm bei. Mach ich. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Ines, 31. Hallo Ines. Ja, hallo. Ja, hallo. Mein Problem ist eigentlich, worüber ich sprechen will, ist die ganze Existenzangst, die man hat heutzutage. Und zwar bin ich Tänzerin, bin 31 Jahre und bin seit 12 Jahren, stehe ich auf der Bühne, fast jeden Abend. Bist du klassische Tänzerin? Alles, also klassisch, modern, Operette, Musical, alles. Ne? Und habe mit 14 Jahren angefangen zu studieren, habe 5 Jahre studiert, bin dann 10 Jahre in Chemnitz am Theater gewesen und seit 2 Jahren in Berlin am Metropoltheater. Und vor einem Jahr hat der Herr René Collo das Haus übernommen als Intendant. Und das geht dann alles den Bach hinunter. Und mein Problem ist eigentlich, ich bin irgendwo, fühle ich mich so verdammt allein gelassen. Ne? Ich lebe alleine, habe keine Kinder, keinen Mann und aber du bist jetzt noch in Berlin engagiert, oder nicht mehr? Ja, doch noch. Noch. Aber es steht an, dass du entlassen wirst, oder? Also nicht ich, dass das ganze Haus vorm Konkurs steht, also dass es pleite geht und dass ich letztendlich fühle mich irgendwo in was hineingestoßen, wo ich Angst habe, nicht wieder rauszukommen, ne? Wenn ich auch das Elend um mich herum sehe und die Arbeitslosen und alles. Ich fühle mich total beschissen. Das muss ich dich mal fragen, soweit ich informiert bin, ist die Karriere einer Tänzerin oder eines Tänzers zeitlich sehr begrenzt. Ja, ne? Eben, deswegen. Wie lange? Du bist 31, ich glaube, in dem Bereich kann man sagen schon, ne? Ja, ne? Sagen wir mal so bis 36, 37, geht wenn man es gesundheitlich gut auf der Höhe ist. Ne? Ja. Hattest du denn für dich schon Pläne gemacht, was du, wenn du jetzt altersbedingt ausscheiden musst oder müsstest, wie es dann weitergehen sollte? Ja, langfristig schon, ne? Aber das kommt jetzt auf einmal so plötzlich, dass ich gar nicht weiß, wie ich das Ganze anfangen soll. Ich habe zwar schon Erkundungen eingezogen und habe versucht, mich zu informieren, weil mein riesengroßer Traum ist eigentlich, irgendwas mit Tieren zu arbeiten. Eine Katzenpension aufzumachen. Ah, ja. Das ist eigentlich so mein Traum. Ne? Ja. Weil ich habe selber eine Katze seit 4 Jahren und das ist für mich eigentlich auch so ein Tier, woran ich mich festhalte, festklammere. Und könnte ich mir vorstellen, du rufst aus Berlin an, ne? Ja. Dass in Berlin einen großen Zulauf finden würde, eine Katzenpension. Ja, sicher. Ne? Das Problem ist ja, du bist ja, du stehst da, du hast als Tänzerin im Monat 2000 Mark, ne? Auf die Hand. So, die Miete in Berlin, kann sich jeder denken, ist immens hoch. Ne? Und dann habe ich ein Auto und Lebensversicherung, was man halt alles so hat. Ne? Und da ist das Geld weg. Ne? Ja, klar. Und, also zum Rücklegen ist gar nichts. Das heißt, du brauchst, wenn du so eine Katzenpension aufmachst, natürlich auch ein Grundkapital. Ne? Ja, um da gewisse Dinge einzurichten und anzuschaffen. Genau. Und man steht erstmal mit nichts da. Und man hat ja auch keine Rücklagen, keine Sicherheiten, die man geben kann oder so. Ne? Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass du eine Weile als Lehrerin arbeitest, als Tanzlehrerin, als Choreografin irgendwie? Ich weiß nicht, also ich glaube, man muss sich dazu berufen fühlen und ich fühle mich dazu eigentlich nicht so berufen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil ich eigentlich vom Typ her sehr auf Tiere fixiert bin, weil mit Menschen habe ich da nicht so tolle Du sagtest gerade 2000 Mark im Monat. Ich dachte immer, wenn man an einem renommierten Theater arbeitet, und das tust du ja, dass da die Leute doch erheblich viel mehr Geld verdienen. Das ist ein Witz. Das denken alle so, aber es ist ein Witz, wirklich. Also man verdient so, dass man relativ normal gut leben kann, ne? Aber große Sprünge kann man damit nicht machen. Ne? Also, aber ganz endgültig ist noch nicht die Entscheidung gefallen, dass man dir gesagt hat. Nicht, aber das heißt, wie gesagt, der Senat äußert sich nicht und wir wissen auch nicht, ob wir jetzt im Juli überhaupt noch Geld bekommen und ob der Spielbetrieb weitergeht und so. Ne? Und Herr Collo kann euch auch nicht rausreißen. Nee, der lässt sich nicht mehr blicken. Der lässt sich nicht mehr blicken? Den hat kein Mensch mehr gesehen im Theater. Ist das wahr? Ja, und viele Vorstellungen. Aber er erzählt im Fernsehen auch immer so viel, was er vorhat. Und ja, in den ganzen Wiederholungen, die da immer laufen. Ich habe ihn kürzlich noch gesehen. Ich glaube, das war in der NDR Talkshow. Ja, aber das sind alles so Sachen, die... Ich meine, wer sagt im Fernsehen schon die Wahrheit, ne? Ja. Letztendlich. Nee, aber vielleicht ist es blöd oder so, ne? Aber vielleicht... kann ich über deine Sendung irgendwie jemanden finden, der mich vielleicht auch als Tierarzthelferin ausbilden könnte oder so. Also ich meine, liebe Ines, ich habe mich schon rumgefragt. Ne? Ich mache ja hier so keine Kontaktbörse. Nee, um Gottes Willen. Aber weißt du, was ich gerade für eine Idee hatte? Ja. Vielleicht, ich weiß, dass wir sehr viele Zuschauer in Berlin haben. Ja. Vielleicht hat ja noch jemand die Idee, eine Katzenpension aufzumachen. Vielleicht könnte man das ja sogar dann zu zweit machen. Oder man kann sich beraten, du mit der Person. Ja. Zu zweit ist ja alles immer viel einfacher als alleine. Ja. Da würde ich dir gerne den Kontakt herstellen, falls ich da jemanden melde. Das wäre super, weil ich meine, ich bin hier völlig alleine. Ich habe keine Eltern, keine nichts, gar nichts. Ne? Und es wäre super, wenn ich jemanden finden würde, also, mit dem man irgendwo was aufbauen könnte. Also Berliner, in Sachen Katzen zum Beispiel oder andere Tiere, wenn ihr da irgendetwas machen wollt, aufbauen wollt, die Ines ist eine ideale Partnerin für euch. Ah, sofort. Ne? Super. Ines, wir haben deine Telefonnummer und würden die dann weiterreichen, gegebenenfalls. Oh, das wäre super, Toi, toi, toi, alles. Alles Gute. Ich danke dir, ne? Tschüss. Tschüss, ciao. Viel Spaß noch, ne? Danke, ciao. Carsten ist 21 und hat angerufen. Hi. Ja, hallo, hier ist Carsten. Ja. Carsten. Ja, es geht darum. Es geht darum. Ich höre dich. Ja, dass ich mir meinen Traum erfüllt habe. Also ich schreibe, seit ich 13 Jahre alt bin, Texte und wollte mal Sänger werden so. Und habe mir vor einiger Zeit den Traum erfüllt, halt in einer Band zu singen. Und sie waren auch ziemlich bekannt. Mhm. Dann hat die Band mich aber verlassen, weil die Leute so zum Studieren weg sind. Stopp, du hast in einer Band gesungen, die ziemlich bekannt war. Ja, also nicht super bekannt, regional bekannt. Aha. So im also Fanta 4 war es nicht. Nee, es waren nicht super groß. Ja, okay. Und aber wir waren in der Region, also im Hochsauerlandkreis, ziemlich bekannt. Ja. Und dann sind die Leute aber alle weg irgendwie zum Studieren, weil sie meint, mit der Musik so ganz groß werden wir sowieso nicht, wir müssen uns halt um andere Sachen noch kümmern. Mhm. Und dann stand ich so alleine da. Und dann hatte ich ein bisschen Ärger im Sauerland so mit Leuten und so und bin zurückgezogen jetzt nach Essen hier. Mhm. Und habe vor einiger Zeit halt wieder eine Band gesucht und auch gefunden in Herne. Mhm. Und hab mit denen halt angefangen, wieder Musik zu machen und so. Ja. Und es klappt auch ganz gut und bis jetzt, und es klappt eigentlich immer noch ganz gut, aber jetzt vor kurzem habe ich eine andere Band halt aufgefordert, einfach mal so mitzujammen, also mitzuspielen. Mhm. Und das hat eigentlich noch besser geklappt und die Leute sind musikalisch auch irgendwie viel besser und passen oft mehr zu meinem Stil und meinen Texten so. Ja. Und jetzt stehe ich vor dem Zwiespalt, dass ich nicht weiß, wie ich die andere Band jetzt aufgeben soll oder ob ich sie aufgeben soll, weil es super gute Freunde geworden sind. Nur weil ich in der anderen Band vielleicht was Professionelleres machen kann. So. Ja, das sind so die Probleme im Berufsleben. Da stehen so die menschliche Ebene gegen die, gegen die Karriere vielleicht, ne? Also ich verliere echt dann ein paar gute Freunde. So. Aber kannst du den guten Freunden denn nicht begreiflich machen? Das ist für dich, da du gerne Berufsmusiker oder Sänger oder in diesem Medium arbeiten möchtest. Sinnvoll ist dann, in diese andere Band zu gehen oder mit der zu arbeiten. Das muss doch ein guter Freund auch verstehen. Das hat doch für dich keine Perspektive. Du musst ja auch an dein Fortkommen denken und willst ja aus dieser reinen... Aber genau das ist ja. Wir haben uns am Anfang gesagt, was ist, wenn das mal passieren sollte, wenn jemand weggeht, weil er vielleicht eine andere Band gefunden hat, wo er halt weiter mitkommen könnte. Mhm. Und da haben wir uns alle so gesagt, dass wir das nicht machen wollen, dass wir das lieber zusammen versuchen wollen. Und jetzt... Aber zusammen scheint das offensichtlich ja nicht zu funktionieren, ne? Mit der Band. Ja, sind lustloser wie ich. Also mit ihnen hat man irgendwie mehr Spaß und mit dem Reden und so. Und mit der Musik läuft nicht so viel. Also ist das mehr so eine Freizeitklicke, ne? Die Musik macht. Ja, die eine, die alte Band halt, ist eher so eine Hobbyband. Und die anderen, die möchten das richtig vom Gefühl raus machen. Also die haben das richtig im Gefühl. Mhm. Also Carsten, ich vertrete da die Meinung, dass du da deine Karriere auch im Blick haben solltest. Und ich finde, dass du auch kein Schwein bist, wenn du den Jungs das verklickerst, auch wenn ihr das anders mal besprochen habt, dass du gerne da jetzt dich verbessern möchtest und weiterkommen möchtest. Und ich finde das okay, das muss man akzeptieren als Freund, auch eben dann auch als besonders als Freunde. Da es hört sich ja so an, dass die andere Band auch nicht so eine professionelle Ambition hat, ne? So sehr. Ja, sie möchten natürlich alle gerne. Ja klar, aber. Aber sie haben meistens halt nicht so die große Lust, so. Ich finde es nicht so schlimm. Arbeiten. Ja, ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn du dich für die professionelle Schiene da entscheidest und gegen die alte Geschichte. Und ich habe noch eine Frage. Ich habe dir von der alten Band mal ein Demo-Tape geschickt und wollte wissen, ob du das bekommen hast. Spunk hieß die Band. Wie hieß die? Spunk. Spunk, ja, ich erinnere mich. Ich habe aber mittlerweile so viel Bands, Tapes bekommen von Bands, dass ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiß, wie die Musik war. Ich höre da immer gerne rein, da mich das interessiert. Ja. Ich weiß es nicht mehr, tut mir leid. Das war der allererste Versuch vom Demo-Tape, den habe ich dir geschickt, so schon länger her. Ich kann ja nochmal reingucken, reinhören in meinen Stapel von Musik. Alles Gute. Ja gut, danke. Gute Karriere. Tschüss. Ja, ciao. Marco, 31. Ja, wunderschönen guten Morgen, Domian. Zurück. Einen schönen guten Morgen. Dein Thema. Mein Thema heute Morgen ist Kinderpornografie und Kinderschändung im Internet. Mhm. Und ich bin eigentlich durch einen ganz dummen Zufall draufgekommen. Ich bin im Internet, ich surfe sehr viel im Internet zur kurzen Vorgeschichte. Und da gibt's auch einen Teil, das nennt sich IRC, Internet Really Chat. Das heißt, man kann weltweit direkt mit Leuten über die Tastatur, über den Monitor kommunizieren. Mhm. Weltweit. Mhm. Weltweit, ja. So wird es auf jeden Fall angeboten. Ich denke mal, es ist auch in dem, was ich bis jetzt erlebt habe. Ja, und beim Kommunizieren kann es auch passieren, dass wir verschiedene Programme bzw. Files zugespielt werden. Mhm. Und unter anderem waren bei mir halt sehr viele Files dabei mit eindeutigen Bildern von Kindesmissbrauch im sexuellen Bereich. Mhm. Kann man da ermitteln, woher die kommen, wo die eingespeist werden? Nein. Ja, es müsste normal gehen, weil jeder Internetbesucher irgendeinen Zugang benutzt, um ins Internet reinzukommen. Mhm. Und sich diese Zugänge, wenn man die dazugehörige Adresse hat, auch mit Sicherheit zurückverfolgen lassen. Mhm. Aber das ist, du kannst das nicht. Nee, das reichen meine Mittel ist klar. In dem Sinne nicht aus. Das ist ja das alte Lied, was Internet angeht, dass die Politik nach wie vor da relativ hilflos gegenübersteht, solange man keine weltweite Einigung findet, keine weltweiten Gesetze. Ja, was heißt? In Deutschland bemüht man sich ja sehr, dass man dieses Problem in den Griff bekommt. Aber was macht man, wenn in Uganda oder weiß ich, oder in Brasilien da irgendwas eingespeist wird? Na gut, ich denke mal, man könnte zumindest von der Seite Deutschlands aus unterbinden, dass solche Server überhaupt an das deutsche Netz mit angebunden werden. Mhm. Es gibt sonstige Kontrollen und ich denke mal, wenn man mit ein bisschen Aufwand sich dahinter hängt, dass man diese Sachen irgendwie unterbinden könnte. Also, da liegt es mit Sicherheit nicht an, da liegt mit Sicherheit kein Desinteresse in der Politik vor. Es wurde ein Multimedia-Gesetz vor ein paar Wochen verabschiedet im Bundestag. Ich bin jetzt nicht ganz genau informiert, wie man das im Einzelnen technisch regeln kann oder was da möglich ist. Ich weiß nur, dass man allerorten von Seiten der Bundesregierung oder den Ländern versucht, dieses Problem zu lösen. Aber es ist halt ein sehr, sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Na gut, aber wie gesagt, da sind Bilder übers Internet rübergekommen, mit denen komme ich nicht klar. Tja. Es sind auch Bilder von Kindern, die getötet wurden. Ja, das Internet ist... Das sind also Bilder wirklich vom grausamsten Art, die man sich vorstellen kann. Ich habe daraufhin auch die Kriminalpolizei benachrichtigt, die auch mit einem großen Interesse das Ganze verfolgt haben und sich das auch erklären lassen haben. Ich denke mal, dass es da auch zu einer Anzeige kommen wird. Mhm. Also ob man da jetzt was mit bewirken kann. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch schon mal ein guter Tipp, dass wenn man sowas entdeckt, es einfach an die Behörden weitergeben sollte und die entsprechenden Fachleute sich dann damit auseinandersetzen können. Ja, aber es sind zu wenig Leute, die es machen. Ich wohne in einer relativ großen Stadt mit relativ vielen Einwohnern und ich war der Erste, es ist ja auch der noch hier sowas gemeldet hat. Ja. Okay, kann man das nur als Appell jetzt verstehen, wer das findet im Internet? Es gibt ja tausend schreckliche Sachen im Internet, ne? Aber das ist nun mal Ich denke mal, das gehört mit zu den Sachen, die wirklich gefährdende Ausmaße auch auf Jugendliche haben. Ja, aber da sind sich alle auch einig drüber, ne? Da redet auch niemand dagegen. Kein Mensch redet dagegen in Deutschland. Allein wenn ich denke, jetzt die Internetanschlüsse an den Schulen und mit welcher Leichtigkeit man zu diesen Bildern gelangen kann. Mhm. Das ist einfach nur erschreckend. Marco, danke für deinen Anruf und als Tipp ist rübergekommen, an die Polizei sich wenden, wenn man das entdeckt. Auf jeden Fall. Ja. Dankeschön, alles Gute. Gut. Tschüss. Tschüss. Thomas ist 17. Hi. Thomas? Ja, hallo Thomas. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo. Hier ist der Thomas, 17 aus Duisburg. Schön. Und wir haben schon bestimmt 5 oder 6 Mal miteinander gesprochen. Na, sag bloß, wie kommst du denn hier immer durch? Ja, ich hab Das Glück. Ist ja Zauberei. Ich kenne Leute, die versuchen das seit 1,5 Jahren. Ja, natürlich, das stimmt. Aber ich habe halt da drin ein Glück. Du bist da ein ganz Pfiffiger. Ganz genau. Also ich bin der männliche Colin Jack-Fan. Aha, ja. Das sagt dir doch was, ja, oder? Ja, allerdings, ja. Ja, und zwar geht's mal wieder um Colin Jack. Ich habe zwar nirgends immer ein neues Thema und ich habe die am Samstag mal wieder getroffen. Mhm. Gibt's denn was Neues? Sonst vertiefen wir das jetzt nicht nochmal. Was heißt Neues? Also ich bin mit einer Freundin zum Konzert gefahren und wir sind nicht ins Konzert gegangen, wir sind direkt ins Hotel gefahren. Mhm. In einem Hotel, das war in Nordrhein-Westfalen. In einem Hotel haben wir uns da in eine Bar gesetzt und haben gewartet, bis sie gekommen sind. Mhm. Und das war relativ spät und dann kam sie halt. Und? Wie war's? War super. Ich habe mich mit denen kurz unterhalten und die haben mich direkt wieder erkannt. Dann hatte ich auch gefragt, ob die meinen Brief gelesen haben und wie denen die Geschenke gefallen haben. Genau, du hattest denen auch irgendwas geschenkt, ne? Ich erinnere mich noch. Ja, genau, eine Comicfigur. Und die haben sich natürlich sofort daran erinnert und haben gesagt, super, wunderbar. Ja, was heißt, also nicht so direkt, aber ich meine, unter den ganzen Mädels, da können sich bestimmt einen Jungen merken. Ja. Und das haben die auch. So, und die waren ganz nett zu dir und du bist selig von dannen gegangen danach. Ja, ich konnte das also im Nachhinein noch gar nicht so richtig fassen und glauben, weil wir sind auch relativ spät nach Hause gekommen, aber es war eigentlich ganz super gewesen. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich und meine Freundin ja wenn man die halt ein oder zweimal getroffen hat, dass ich dann halt, dass das sich von mehr entwickelt, dass ich die halt öfters treffe. Da entstehen schon tiefe Freundschaften. Ja, mehr oder weniger. Nein, lasst euch doch nicht verarschen, Mensch. Lasst euch doch nicht verarschen. Da entsteht überhaupt gar nichts. Die sind zu allen Fans so freundlich wie zu ja, mir. Ja, die müssen das halt tun, das ist klar. Genau, und da besteht eine persönlich-private Ebene, kannst du völlig vergessen. Das ist alles Show. Na, wäre aber schön. Wäre schön, ja. Ja, klar. Wie lange hast du mit ihnen geredet? Habt ihr mit... Das war vielleicht so 10, 15 Minuten, weil ja. Da auch relativ viele Fans im Hotel waren und es haben sich auch viele eingecheckt und eingemietet. Aber ich will dir nicht alle Illusionen rauben. Glaube an die Liebe oder glaube an die Freundschaft zumindest mit Court in the Act. Oh, ja, das ist vielleicht gesagt, aber... Aber du bleibst Fan und wirst auch weiterhin auf die Konzerte ja, gehen klar, und hoffen, dass du... Ja, klar, ich werde Feuerfan bleiben. Thomas, alles Gute. Gut, danke schön. Tschüss. Okay, tschüss. Ursula, 50 Jahre alt. Ja, genau. Hallo. Ja, hallo, Ursula. Ja, mein Thema ist eigentlich Werbung. Ich möchte aber fragen, die erste Anruferin, Jessica, ja? Die also ein schlechtes Gewissen hatte, wegen ihres Freundes. Wie siehst du das? Bitte? Wie siehst du das? Ich sehe das also so, es soll vor Jahren, also die kriminelle Geschichte hier in Deutschland überschwappte, die RAF-Terroristen und so weiter, dann gab es so Treffen jeweils und da soll angeblich der Oberbürgermeister von Frankfurt seine Tochter... Was hat das mit dem Fall zu tun? Das wollte ich gerade sagen. Seine Tochter angezeigt und ins Gefängnis gesteckt, weil sie sich mit den Leuten zusammengetan hatte und er hatte auch mit Engelszungen geredet und er ist nicht an sie rangekommen. Mhm. Und er denkt, er hat die aus Liebe angezeigt, damit die erstmal davon wegkam. Mhm. Und ich denke mir, wenn dieses junge Mädchen oder diese junge Frau ihren Freund in dieser Situation dahin gebracht hat, auf den, sagen wir jetzt mal, auf den richtigen Weg, sie hat es ja immer versucht, dann würde ich das nie negativ sehen, sondern nur positiv und würde denken, mein Gott, sie spürt wirklich viel Liebe in sich. Sie hat ihm ja nicht bös gewollt. Ne? Nein, auf keinen Fall. Ja. Eben. Und deswegen sage ich, also aus meiner Sicht, und dieser Mann, dieser Vater, der seine Tochter praktisch ins Gefängnis steckt, ja, da muss doch unendlich viel Kummer, Sorge und Liebe gewesen sein. Und Liebe gewesen sein, ja. Das finde ich jedenfalls so. Jetzt vielleicht hört die junge Dame das und kann sich ein bisschen beruhigen. Ja, das wäre schön. Genau, mein Thema ist Werbung. Ja. Und zwar, ich muss die deutschen Frauen einfach mal fragen, was die sich mit der Werbung gefallen lassen. Fragen wir die deutschen Frauen jetzt. Ja, ganz was genau. Lasst ihr und euch zwar, das Erste, was mich also tierisch immer aufregt, ist, also, meine Freundin hat mir diese Zahncreme empfohlen, weil der Mann meiner Freundin Zahnarzt ist. Ich würde die Werbung gerne mal umdrehen. Meine Frau ist Zahnärztin und ich kann Ihnen diese Zahncreme bestens empfehlen. Können Sie sich so eine Werbung vorstellen? Ja, eigentlich schon. Mittlerweile ja. Habe ich aber noch nie gehört oder gesehen. Und dann das nächste an Werbung, diese aggressive Werbung, dass die deutschen Frauen so schmutzig sind und mit nassen Höschen durch die Gegend laufen und die müssen diese, jene und jene Slip-Einlagen tragen, weil sie nämlich so schmutzig sind und so stinken und so feucht und nass sind und da müssen die das einfach anziehen. Also ich muss jetzt sagen, ich finde für sowas keine Worte. Also ich will dir sagen, ich ärgere mich eigentlich mehr darüber, wenn irgendwelche komischen feministischen Zirkel sich über Werbung aufregen. Zum Beispiel finde ich grandios diese Werbung, ich weiß gar nicht, was da geht, ich glaube um ein Bier, wo ein Mann sagt, mein neues Auto, mein neues Pferd. Meine Checkkarte, ja genau, mein Schiff. Meine Frau. Ja. Finde ich klasse, habe ich mich totgelacht. Und dann haben irgendwelche Frauenräte oder wer auch immer sich darüber beschwert, dass das frauenverachtend sei, wenn er sagt, meine neue Frau. Finde ich in Ordnung, finde ich witzig. Finde ich nicht diskriminierend. Wenn eine Frau sagen würde, hier mein neuer Freund, würde ich mich als Mann dann nicht diskriminiert fühlen. Nein, also es ist so, ich gehöre nicht zu den Emanzen. Merke ich schon. Bitte? Merke ich schon. Weiß ich nicht, ob das so kommt. Nein, aber ich denke ganz einfach, diese Dinge, wenn also eine Firma zum Beispiel diese Slip-Einlagen derart propagiert, dann finde ich das schon als aggressive Werbung. Und ich denke, es gibt ein paar wenige Frauen, die wirklich so schmutzig und so nass und so stinkig durch die Gegend rennen, die diese Dinger nicht tragen. Ihr könnt ja dann, die sich damit provoziert fühlen, einfach diese Firma meiden. Oder? Das wollte ich gerade sagen. Das ist also wenn ich sowas kaufen müsste, also ich gehöre wahrscheinlich als Einzige dazu, die das nicht braucht, denke ich mal. Also wenn ich das kaufen müsste, dann nehme ich ganz sicher eine andere Firma, nicht diese. Weil man schaltet ein Es kommt eine Werbepause. Ach, dann denke ich, ja, wieder vergessen, Slip-Einlagen zu kaufen. Oder aber mir anzuhören, dass der Mann meiner Freundin so tolle Brötchen backen kann, dass ich also nur noch mir das empfehlen lasse. Bei, bei aller Kritik gibt es einen Werbespot zur Zeit, den du besonders nett findest. Ja, gibt's. Nämlich? Nämlich den mit den Gläsern. Es gibt zwei. Ja. Also der mit den Gläsern. Erstmal eine Frau, die wollte mit ihrem Nachbarn anwandeln, aber die hatte blinde Gläser. Und da traute sie sich nicht so richtig, denn der hatte immer klare Gläser. Aha. Und jetzt ist es so, jetzt kommt er und sagt, ich habe hier so tolle Gläser, ganz blank sind die oder so ähnlich. Aha. Aber meine Nachbarin hier, die hat damit Probleme, ich ja nicht. Ah, ja. Und, also das, die finde ich irgendwo witzig. Ja. Und was ich noch ganz süß finde, ist an Werbung, dieser kleine Junge steht nachts um 4 Uhr auf, aber Papa, du hast mir versprochen, bei McDonald's, das kriege ich und das kriege ich und das kriege ich. Und der sagt dann, ja, wir haben ja erst 4 Uhr morgens. Und dann sagt der Kleine, leg dich noch mal hin und schlaf. Ja, mache ich, sagt er, dreht sich um, geht und sagt, ich komme dann wieder in genau 10 Minuten. Ja. Wir sind, das finde ich süß. Liebe Ursula, bist du jetzt weg? Nein, ich nein, das da. Hörte sich so an. Nein. Ich danke für deinen Anruf. Bitte. Du hast deinen Ärger Luft gemacht. Und, ich hätte es auch so überlebt, also so ist es nicht. Aber und du kaufst auf jeden Fall nicht solche Slip-Einlagen, das habe ich ja schon verstanden. Nicht nur die Zahncreme von dem die auch nicht. Alles Gute, ciao. Jetzt hat sie mich gesiezt und ich sie geduzt, wie unhöflich. 1.31 Uhr und jetzt gibt es eine kleine Pause, Musikpause. Wir machen weiter. 0130 2911. So erreicht ihr uns telefonisch kostenfrei und per Fax unter 0130 11 51 22. Und wir waren ja gerade beim Thema Werbung. Dazu passt ein E-Mail ganz gut, was gerade reingekommen ist. Hallo Domian, da du heute offenes Thema hast, möchte ich mal eine Frage loswerden. Gibt es diese vollbusigen Frauen, die man immer nur in Zeitungen, Fernsehsendungen und dergleichen sieht, nur in Amerika oder so? Oder gibt es sie solche Schönheiten auch bei uns? Wenn ja, möchten sie sich doch bitte bei dir melden. Das finde ich eine tolle Idee. Also vollbusige Frauen, mit denen würde ich gerne heute Nacht noch reden. 0130 2911. Viona, 29 minus 1, 28 Jahre. Hallo. Ja, hallo. Dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich das Problem mit Männern, mit dem Problem, was wahrscheinlich die haben mit dem Sex. Oh, das Problem mit den Männern, was die haben mit dem Sex. Ja, das erklären wir jetzt nochmal ganz, ganz klar. Gut, dann muss ich zu meiner Situation sagen, ich bin 13 Jahre jetzt mit einem Partner zusammen, also ich bin auch verheiratet. 13 Jahre? Ja. Du bist 28? Ja. Hey, hey, hey, hey. Ja, ganz lange. Ist es der erste Freund? Nein, nicht ganz der erste. Aber der fast erste. Fast der erste, ja. Ja, und im Laufe der Jahre, jetzt sind wir auch schon verheiratet seit 10 Jahren, hier hat sich so ein Problem für mich dargestellt in Form von, dass er will, also mit mir ins Bett zum Beispiel. Und ja, ich habe das Gefühl, als wenn er nur will, und, ja, damit die Beziehung gut ist. Du hast das Gefühl, dass er auf dich nicht scharf ist eigentlich. Nee, Quatsch, umgekehrt. Er will schon, er liebt mich und er findet mich ganz toll. Ich habe das Gefühl, er findet mich nur im Bett toll. Aber wenn ich mal mit ihm reden möchte oder so meine ich das jetzt, Entschuldigung. Aber ja, so meine ich das. Also, ist aber ein ungewöhnliches Phänomen, würde ich mal so sagen. Wenn man so lange zusammen ist und dass dann der Eindruck entsteht, die Beziehung definiert sich nur über Sex, er will nur Sex von dir und sonst nichts weiter, finde ich ungewöhnlich. Ja, finde ich auch, ja. Und ich komme damit gar nicht mehr klar, weil... Habt ihr Kinder? Ja, drei. Drei Kinder, mhm. Und du hast das Gefühl, dass du gar nicht mehr richtig mit ihm reden kannst und dass da geistig so... Ja, geistig kommt gar nichts mehr rüber. Ich denke mal, wir haben uns sehr weit auseinander entfernt, also so, weiß ich nicht. Ich denke, vielleicht ist es auch ich bin 28, er ist 31. Mhm. Vielleicht ist es auch ein bisschen, ja, weil man sich so früh kennengelernt hat, mhm, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es für mich so, oder beziehungsweise es ist so, dass wenn 3 Tage nichts im Bett passiert oder 4 Tage, dass bei ihm ein totaler Frust sich einstellt, mhm, und er total, ja, dann stinkig ist, launisch, mhm, von der Arbeit kommt. Mhm. Ja, und dann gehe ich mit ihm ins Bett, ne? Und dann der nächste Tag ist wieder wunderbar. Mhm. Und er denkt, dadurch ist die Beziehung dann toll, ne? Und, mhm, dann komme ich nicht mehr klar. Letztendlich bist du aber, obwohl ihr Sex miteinander habt, bist du unzufrieden in der Beziehung. Ja, total. Um nicht zu sagen, sehr, und ja, total, sagst du. Ja, mhm, total unzufrieden. Und ich, kann es denn einfach sein, dass nach diesen vielen Jahren, und ihr habt euch so jung kennengelernt und ja auch noch nicht viele Erfahrungen gemacht, noch keine weiteren großen Liebesbeziehungen gelebt, dass auch die Luft raus ist. Eben jetzt auch, meistens ist die Luft sexuell raus bei den Leuten, aber ja, dass es bei euch eben dann halt so platonisch, geistig, seelisch die Luft raus ist. Ja, möglich. Also ich denke mal, bei mir, also ich fühle mich auch irgendwo verwandelt im Gegenüber jetzt von 15 oder 20 Jahren, mhm, gegen ihn. Also ich finde, er ist irgendwo geistig stehen geblieben für mich. Mhm. Würdest du denn, ging es dir noch leicht von den Lippen zu sagen, ich liebe meinen Mann? Nein. Mhm. Vermutlich ihm auch nicht, ne? Doch, er begehrt mich, er liebt mich, er sagt alles. Also er findet mich so toll, wie ich bin. Und Wie findest du denn dann eigentlich den Sex mit ihm? Lässt es über dich ergehen oder findest du es auch noch scharf? Nee, heute nicht mehr. Auch nicht mehr? Nee, mhm, gar nichts mehr. Also ist im Prinzip für dich gar nichts so Tolles mehr an der gesamten Beziehung? Nee, gar nichts mehr. Ich meine, was mich hier so ein bisschen stutzt, ich überlege selber, gut, okay, ich sage, er ist ein toller Vater, mhm, er ist also sehr verantwortungsvoll und alles. Also deswegen versuche ich ja überhaupt für mich irgendwo, ja, eine Linie zu finden, um das überhaupt zu begreifen, was, mhm, mit mir und in meiner Beziehung passiert. Mhm. Und das verstehe ich nicht. Und da habe ich halt schon überlegt, ob ich jetzt blöd bin oder ob ich frigide werde oder weiß ich irgendwas, aber ich weiß es nicht, ne? Das ist ganz schwer. Also würdest du denn die Beziehung, die Ehe gerne retten? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, sicherlich, weil ich weiß ja, er hat super Qualitäten, mhm, als Mann, so, also, und auch als Vater hast, und so. Hast, ne? Du, hast du mal versucht, das ihm begreiflich zu machen, dass du eigentlich unzufrieden bist rundherum? Ich habe ihm das, weißt du, wie lange wir drüber reden, seit 10 Jahren, mhm, habe ich ihm schon immer mal wieder gesagt, dass irgendwo die Sexualität bei einer Frau ganz anders abläuft, mhm, und dass ich nicht so einen blöden Spruch Frau, von denen hast du mal Zeit und kannst du mal, oder weiß ich, wir haben Gäste im Wohnzimmer und er fragt, komm, machen wir es nicht mehr auf dem Klo oder so, ne? Und das ist für mich zu plump, damit komme ich nicht irgendwie, das geht einfach für mich heute nicht mehr. Könntest du dir für dich vorstellen und für euch vorstellen, dass ihr gemeinsam zu einem Paartherapeuten gehen könntet, würdet? Ja, das hatten wir mal probiert, so vor 5 Jahren, mhm, war das mal, und aber ich, also er fühlte sich sehr unwohl dabei, mhm, und weil sie dann, also das war eine Therapeutin, mhm, sie ihn doch schon eher, sagen wir mal, für ihn angegriffen hatte, mhm, und, mhm, gesagt hat von wegen, naja, er sollte ein bisschen mehr Verständnis haben, mhm, dass man nicht mal bereit ist und so, ne? Und wenn ihr das vielleicht nochmal versuchen würdet, aber eben mit einem Menschen, den ihr beide sehr respektiert und nett findet? Nee, ich kenne keinen. Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, da jemanden zu finden. Ja. Denn mir erscheint das so von außen, von weitem, dass, ja, ihr das alleine nicht schafft, in den Griff kriegt. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich werde schon ganz depressiv. Ich habe schon, mhm, gestern zu meiner Freundin gesagt, also wenn das so weitergeht, dann weiß ich nicht, dann haue ich hier ab. Oder ja, dann wird irgendwann die Ehe völlig scheitern. Und da sollte man vielleicht alles unternehmen vorher, wenn du das möchtest, um es zu retten. Und dieses wäre ein Versuch. Ich mache einen Vorschlag. Wir rufen dich gleich nochmal an nach unserem Gespräch. Und unsere Psychologin, die Elke, kann dir vielleicht ein bisschen helfen, wie man da an einen gescheiten Fachmann kommt. Ja, okay. Ja? Klar. Alles Gute euch. Alles klar. Tschüss, Fiona. Danke. Ciao. Tschüss. Hey, was sehe ich hier auf meinem Anrufbeantworter, sage ich schon, auf meinem Bildschirm? Jens und Kai, 20 Jahre beide. Ja, hallo. Ja, hi. Habt ihr ein Twin-Telefon? Oder? Nee, wir sitzen hier gerade zusammen. Wir sitzen zusammen. Wir trinken uns mal ein Pilzchen heute Abend schön. Wir haben unser Abitur hinter uns. Hey, Gratulation. Dankeschön, Dankeschön. Und wir haben unser Thema jetzt eigentlich Verblödung der Jugend heutzutage. Seid ihr verblödet? Wir sind nicht verblödet, hoffen wir jedenfalls. Ihr seid die große Ausnahme von allen. Das wollen wir nicht sagen. Wir wollen uns nicht auf das voraussetzen heute Abend. Mit wem rede ich jetzt? Mit Jens oder mit Kai? Ja, mit Jens, ja. Du bist Jens. Ich kann gleich mal mit Kai geben, das ist kein Problem. Ja. Unser Thema ist eigentlich so, dass sich die Jugend heutzutage, unserer Meinung, überhaupt nicht mehr für irgendwelche Sachen interessiert, für Allgemeinwissen, für Politik, für was in der Welt so geschieht. Ist also, das so in eurem Freundeskreis? Ja, unser Freundeskreis, ganz speziell auch so, in der Schule und allgemein, also stellen wir immer öfter fest. Für was interessieren sich die Leute denn in eurem Umfeld so? Ja, ich sag mal so, also für Partys und so, ist nicht so, dass wir jetzt, dass die Sachen für uns unwichtig sind, Feiern, Partys und so, aber die Leute, also echt, das fällt uns total auf, die haben von nichts mehr eine Ahnung. Ich sag zum Beispiel mal ein Beispiel mal. Zum Beispiel jetzt Take That, gutes Beispiel, ist mir aufgefallen, das ging auch durch die Medien, dass sich da irgendwelche Mädchen umbringen wollen und total fertig sind wegen der Tatsache, dass sich die Band jetzt aufgelöst hat. Und zum gleichen Zeitpunkt ist so Jugoslawien Bürgerkrieg und die Leute sterben da wirklich. Da sind wirklich Leute, die leiden. Hast du recht, habe ich damals auch immer gesagt. Und da interessiert sich kein Schwein für. Ja, da geht keine Schule auf die Straße, da werden keine Sammlungen für durchgeführt, fürs Rote Kreuz oder so gar nichts. Die Leute sind halt einfach so total träge. Und solche Sachen wie Take Z, das bewegt, das kommt in die Medien, das weil wir total aufgepusht und so, und da schwimmt die Relation irgendwie gar nicht mehr. Was meinst du denn, um was es den Leuten hauptsächlich geht? Könnte man das zusammenfassen, so Fun und Karriere? Ja, Karriere würde ich mal gar nicht mal so sagen. Einfach nur Fun im Leben haben. Einfach ganz leicht durchkommen, immer den einfachsten Weg wählen. Das ist so meine Ansicht, sag ich mal einfach so. Jens, gib mir mal den Kai. Ich gebe dir jetzt mal den Kai, jawohl. Ja, mach mal. Ja, hallo. Kai, auch dir Gratulation zum Abi. Ja, vielen Dank. Bist du froh, dass du es hinter dir hast? Auf jeden Fall, ja. Da fällt einem Stein vom Herzen, ne? Oh ja. Was hast du vor zu machen jetzt? Ich werde jetzt mal Zivildienst machen. Hast du schon irgendeine Stelle in der Tasche? Ja, ich arbeite im Krankenhaus. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, ist auch nicht schaden war. Ja. Ja, ein bisschen länger. Teilst du die Meinung von Jens, die wir gerade gehört haben? Auf jeden Fall, ja. Für was interessierst du dich denn speziell? Wenn du scheinst dich dann ja nicht so einzuordnen, so in die Masse, von der Jens gerade gesprochen hat. Ja, das Problem ist, was Jens immer auch irgendwann gesprochen hat, dass die Masse halt generell überhaupt nichts mehr irgendwie irgendwelche Prioritäten setzt. Die Masse will einfach nur, wie Jens schon gesagt hat, Spaß haben. Aber irgendwelche wichtigen Dinge, die wirklich wichtig sind. Damit sage ich jetzt nicht, dass ich nur mich für wichtige Dinge interessiere. Was ist denn deines Erachtens wichtig, wirklich wichtig? Für was sollten sich Jugendliche oder junge Leute auch unbedingt interessieren und einsetzen? Für mich ist wichtig, was momentan in unserer Politik abgeht. Weil man kann sich da nicht ausschließen, weil man jetzt irgendwelche, dummen Interessen verfolgt, wie zum Beispiel nur feiern und was weiß ich. Ich finde, Politik ist eine Sache, die sollte jeden interessieren. Auch wenn jeder Einzelne, ich höre auf die Meinung, dass ich als einzelne Person nicht viel an unserer Politik ändern kann. Abgesehen von Politik, was interessiert dich sonst noch sehr? Mich persönlich. Eigentlich das generelle Weltgeschehen auch. Nicht unbedingt Politik, auch Wirtschaft und Sachen, die halt in unserer momentanen Welt halt auch im Vordergrund stehen. Hast du denn den Eindruck, viele, das hört man immer, die sagen, also es ist alles so groß und so global vernetzt, ich als Einzelner kann da sowieso nichts machen, ich kümmere mich dann lieber dass ich vielleicht ein tolles Wochenende abfeiern kann und gegebenenfalls noch einen ordentlichen Beruf kriege und meinen Spaß habe. Kannst du diesen Standpunkt auch nachvollziehen? Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, sicher. Ich meine, ich sehe jetzt sehe uns jetzt nicht so, dass wir hier nur unsere absoluten Prioritäten in irgendwelchen öffentlichen Sachen setzen. Wir wollen auch mal Spaß haben. Klar, wir wollen auch feiern, Freizeit steht auch mit Sicherheit nicht im Hintergrund. Bist du denn irgendwo engagiert, dass du sagen kannst, also hier, es geht nicht nur mental ab bei mir, was so diese Themenbereiche angeht, ich tue auch was. Ich bin, jetzt in einer Partei oder in irgendeiner Organisation tätig. Machst du was? Das ist mein Problem. Also momentan, jetzt bis zum Abi hin habe ich da nie die Zeit finden wollen im Endeffekt, weil ich war auch nicht unbedingt die große Leuchte in der Schule, weil damit meine ich jetzt nicht, also dass ich jetzt hier völlig da verblödet bin, sondern einfach nur, dass ich nicht unbedingt der Lerntyp gewesen bin, dass ich da auch nicht die große Zeit für außerschulische Aktivitäten gefunden habe. Das soll sich ändern. Sollte sich ändern, sagen wir es mal so. Also ich finde... die Leute, die da Zeit für finden, ganz ehrlich. Klar. Was macht der Jens? Macht der auch Zivildienst? Nee, der geht zur Bundeswehr. Der geht zur Bundeswehr, aber nach dem Sommer wahrscheinlich erst, ne? Ja, jetzt am 1.7. Am 1.7. schon? Hey. Also ich wollte nämlich jetzt sagen, eigentlich habt ihr es verdient, wirklich jetzt auch mal ein bisschen Fun noch zu haben und abzuhängen und euch gehen zu lassen. Wollen wir auch, auf jeden Fall. Zumindest bis zum Juli geht's dann noch. Ist ja nicht mehr so lange für den Jens. Wann fängst du deinen Zivildienst an? Ich fange am 1.9. an. Am 1.9. hast du noch ein bisschen Zeit. Ja. Ihr beiden, alles Gute. Gut. Viel Spaß und viel Erfolg, was immer ihr dann später auch machen wollt. Vielen Dank. Tschüss. Ebenfalls viel Erfolg. Danke, ciao. René, auch 20. Ja, hallo Domir. Hi. Bist du auch uninteressiert an am Weltgeschehen? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, es geht ja wohl uns alle an. Also ja. Sollte man doch schon mal die Ohren aufschwellen. Ja, ist da was dran, was die beiden Jungs gerade gesagt haben? Wie findest du das? Ja, eigentlich schon. Nur alle Welt spricht von Verdummung der Jugend oder so. Aber ich denke mal, einige sind einfach nur zu faul. Mhm. Wobei, das sind so Sprüche, die man, glaube ich, immer wieder in allen Generationen hört. Ne? Ja, klar. Bei einigen trifft es vielleicht auch zu. Aber ja. Es gibt auch Leute wie ich zum Beispiel. Ich bin nicht dumm, aber ich war teilweise einfach nur zu faul. Du bist nicht dumm, aber faul. Ja. Was ist denn dein Thema, weswegen du angerufen hast? Ja, eigentlich geht es darum, ich habe ein paar Probleme in meiner Beziehung. Ja. Und zwar, meine Freundin ist mir insgesamt zweimal fremdgegangen. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt 10 Monate zusammen. Mhm. Das erste Mal war es anfangs unserer Beziehung. Ich meine, da bin ich auch fremdgegangen. Mhm. Sie mit ihrem Ex-Freund und bei mir war es was krasser. Ich hatte einen flotten Dreier. Einen flotten Dreier? Ja. Ja. Und... War er denn auch flott? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, also. War für mich gleich zweimal das erste und das letzte Mal. Ja. Und wie es dann rausgekommen ist, habe ich natürlich gesagt, nein, das stimmt nicht, war alles nur Lüge. Mhm. Und auf diese Lüge habe ich mich versucht, halt 2 Monate drauf zu stützen. Mhm. Und irgendwann, als sie dann damit rausdrückte, dass sie mit ihrem Ex-Freund was angefangen hat. Hat sie das von sich aus erzählt? Ja. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt kannst du so fair sein oder musst so fair sein. Ja, finde ich auch in Ordnung. Und muss sie das auch sagen. Mhm. Okay, das haben wir auch noch ganz gut durchgestanden. Mhm. Aber dann jetzt vor knapp, ja, 3 Monaten, ist sie mit meinem besten Freund fremdgegangen. Meinem damaligen besten Freund. Mhm. Wie ist das rausgekommen? Sie hat es mir selber gesagt. Aha. Mhm. Sie hat mir aber ungefähr eine Woche zuvor erzählt, ja, da wird nie was laufen, das ist nur ein bester Freund. Und ich habe mir da weiter nichts bei gedacht. Ist das von ihm ausgegangen oder von ihr? Weißt du das? Von beiden irgendwie. Mhm. Also beide haben es gemacht, aber sie hat es auch mitgemacht. Ja. Insofern. Das Ganze hat ungefähr, sie hat erst nicht mehr Schluss gemacht, das Ganze zwischen denen hat dann ungefähr, ja, so 3-4 Tage gehalten. Mhm. Und dann ist sie wieder zu mir zurückgekommen. Mhm. Und jeder hat sie mir gesagt, hör mal, du spinnst doch, die hat dich so verarscht, und nimm sie zurück, aber ich liebe sie nun mal. Mhm. Und wie ist der Stand der Dinge jetzt aktuell, heute? Wir kommen eigentlich ganz gut klar, aber ihr läuft eben noch die Sache, die ich damals verbockt hatte, hinterher. Mhm. Und mir jetzt eben die Sache, die vor 3 Monaten war. Mhm. Ich meine, sie müsste dir ja dann nun vergeben haben. Sie hat damals ja auch was gemacht. Sie hat ja jetzt noch einen draufgesetzt. Ne? Ja, klar. Nur... Aber ihr seid euch so einig, dass ja eigentlich wollt ihr beide zusammen sein. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es war auch schon von Heirat und Verlobung. Ja. Nicht so schnell. Mensch. Ja, da sind wir uns eigentlich schon ziemlich einig. Ja, aber... Ja, aber was dann noch bei ihr das Problem ist... Sie kann mir wohl irgendwie nicht mehr hundertprozentig vertrauen. Ja, du ihr doch auch nicht, oder? Bei mir hat sich das mittlerweile etwas gebessert. Obwohl sie gerade fremdgegangen ist mit deinem besten Freund? Ja, sie hat mir bewiesen, also dass da in letzter Zeit nichts mehr war. Und sagen wir mal zu... Diese Sache ist auf jeden Fall jetzt auch gegessen mit dem Ex-Freund, ne? Von dir. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Und wenn ihr beide euch liebt, das ist so, ne? Ja. Dann gibt es eigentlich nur die einzige Möglichkeit... Dass ihr gegenseitig ganz ehrlich miteinander umgeht? Ja, das sage ich hier auch jedes Mal. Nur sie, wenn ich mal irgendwie einen Tag nicht da war oder so, da meint sie gleich, ich wäre fremdgegangen oder sonstiges. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel wieder dafür, dass man natürlich Vertrauen absolut leicht kaputt machen kann. Ja. Und wie sehr schwer es ist, dann wieder Vertrauen aufzubauen. Ja. Wenn man ein paar Mal so Mist gebaut hat, gibt es nur die einzige Möglichkeit, gegenseitig es immer wieder zu versuchen, dem anderen zu vertrauen. Und aber selbst dann aber auch wirklich ganz ehrlich zu sein und da keine Seitensprünge machen. Ne? Auch wenn die Verlockung mal irgendwie groß ist. Das ist jetzt, sage ich zu dir auch, ne? Mhm. Du musst es dann auch durchziehen. Sieh dann immer deine Freundin, hab die vor Augen. Und lass die Sache hier mit dem Heiraten. Du bist 20 Jahre alt, ihr seid 10 Monate zusammen. Ja, sagen wir so, wir haben jetzt nur drüber nachgedacht. Ja, also. Ihr braucht euch jetzt noch nicht drüber nachdenken. Genießt erstmal euer Leben und guckt mal, wie ihr miteinander klarkommt. Ja, auf jeden Fall. Und in 4 Jahren, da können wir nochmal telefonieren und dann reden wir über das Heiraten. Ja, also, früher hätten wir das eh nicht vorgehabt. Also. Nee, also halt zu der Frau und sei ihr treu und vermittelt ihr das auch so, dass du das ganz feste möchtest und dann hoffe ich, dass sie das auch macht. Na, das mache ich mindestens einmal in der Woche. Also klappt es irgendwie. Ja, machst du einmal in der Woche. Ja. Tschüss, René. Okay, tschüss. Ciao. Jeanette ist 18. Hi. Hi. Und hat sich hier gemeldet. Dein Thema. Satanismus. Satanismus? Hm. Bist du in einer solchen Sekte oder Gruppierung? Nein. Noch nicht. Was heißt noch nicht? Naja, ich kenne ein paar, die da so halt drin sind. Mhm. Sind das nahe Freunde von dir? Naja, nah nicht. Ja, ein paar Kumpels. Mhm. Und haben die dir davon erzählt, was da so abgeht? Nein, das würden sie nicht machen. Und woher weißt du dann, dass die in einer solchen Gruppierung sind? Naja, dadurch, dass ich hier schnell länger kenne, kriegt man das nebenbei mit. Wie kriegt man das nebenbei mit, wenn die das nicht sagen? Naja, die treffen sich halt da und veranstalten da diese sogenannten schwarzen Messen und so. Und wo treffen die sich da? Naja, einer bestimmten Gegend. Und woher weißt du das? Einmal war ich da. Ach, du warst schon mit? Aber heimlich, also nicht jetzt direkt dabei. Was heißt das? Hast du dich hinterm Baum versteckt oder wie? Naja, also kann man das nicht nennen. Wir sind da mit anderen Freunden halt mal hingefahren und man sieht da ja nichts, aber... Und die haben euch dann nicht bemerkt? Die hatten dann schon ein paar Begegnungen von solchen Leuten, die uns da auf der Straße entgegengekommen sind. Habt ihr... Das sind dann andere Freunde, mit denen du das gemacht hast. Ja. Habt ihr da irgendetwas beobachten können oder beobachtet? Nein. Woher weißt du dann, dass da schwarze Messen stattgefunden haben? Weil das auch durch die Medien bekannt wurde. Also du vermutest da eher so Sachen bei den speziell angesprochenen Freunden oder Bekannten. Ja, ich habe da einen Kumpel, der Jens. Und der war da halt drin und ist nach knapp 4 Jahren wieder rausgekommen. Und hat der dir schon ein bisschen was Näheres erzählt? Mhm. Der hat dir doch was erzählt. Und der hat sich aber wieder verabschiedet von den Leuten, von der Szene. Und warum? Tja, weil ihm das zu krass war. Und was hat er so erzählt, was da abgeht? Naja, eigentlich will und darf ich das eigentlich nicht sagen, aber... Du bist ja anonym hier. Es fängt halt an mit Tieropferungen. So, meistens Hühner und kleine Hunde, Katzen. Gibt's auch schlimmere Sachen? Noch schlimmere Sachen? Naja, auf Menschen ist es Gott sei Dank nicht bezogen worden. Das hört man ja auch ab und zu. Die Sachen, die dein Kumpel Jens erzählt hat, stoßen dich die ab? Oder gibt es da schon irgendwas in dir, dass du überlegst, vielleicht auch da mal hinzugehen und da mitzumachen? Nein, das will ich auf keinen Fall, weil das war schon ziemlich krass. Aber am Anfang hat mich das Thema so alleine Satanismus so gereizt, weil einfach nur mal zu erfahren, was die da machen und so. Aber ich glaube, dass du ein bestimmtes Anliegen hattest oder auch einen Grund, weswegen du hier bei mir angerufen hast, ne? Es hat damals angefangen in der Schule, also bis vor kurzem. Und da ich ja nicht in schwarzen Klamotten rumrenne und musikmäßig in eine härtere Richtung gehe, haben mich halt meine Verwandten und vor allem auch meine Lehrer angesprochen drauf und so. Du sagst, es hat angefangen. Was hat denn angefangen? Naja, dass ich halt von heute auf morgen nicht mehr in normalen, blauen Jeans rumgerannt bin, sondern komplett schwarz. Aber das war ja noch kein Zeichen dafür, dass du zu der Sekte gehörst. Ne? Ja, das haben aber viele gesagt. Ach so. Und fühlst du dich da falsch beurteilt? Ja. Also eigentlich hast du mit den Satanisten selbst nichts zu tun, aber viele denken da, dass du dazugehörst. Ja. Weil du halt schwarz rumläufst, obwohl das ja Quatsch ist. Ja. Viele Leute, die schwarz rumlaufen und völlig anderen Richtungen angehören. Ne? Ich höre dennoch irgendwie so eine Angst oder so eine Unsicherheit aus dir heraus, was das Thema angeht. Wie kommt das? Ja, ich kenne nur noch den Namen will ich jetzt aber nicht sagen. Der hat gefragt, ich und meine Freunde, ob wir mal mitkommen wollen. Und seid ihr hin und her gerissen? Ja, ziemlich. Was reizt würde dich da so reizen? Na, einfach mal dabei zu sein, mal gucken, wie das ist und so. Wo ich weiß, dass es nicht gerade ungefährlich ist. Und wahrscheinlich das, was du von deinem Freund Jens gehört hast, auch nicht alles so appetitlich ist, ne? Nee. Aber wenn du schon einen Kumpel hast, der da rausgegangen ist, weil der sagt, es ist zu krass, ist das nicht für dich schon heftig genug, und um zu sagen, nee, bloß nicht, mein Gott, ich will damit nichts am Hut haben? Ja, eigentlich will ich ja auch nicht, aber das reizt einfach mal kennenzulernen und so. Hast du mit dem Jens darüber mal geredet, dass du da gerne hin möchtest? Nee, das weiß ich nicht, traue ich mich nicht. Ist der denn ganz raus aus der Szene? Ja. Hast du einen ziemlich guten Draht zu dem? Ja. Also man kann schon auch ganz gut miteinander reden, das geht schon. Würde ich mit dem mal drüber reden? Kannst du dich auch ruhig trauen? Der kann dir wahrscheinlich da wirklich absolute Inside-Effekte nennen und sagen, was für eine Scheiße das ist. Ich kann dir nur sagen, Jeanette, dass du da lass die Finger davon. Ich glaube, ich habe einige Anrufer hier schon gehabt in der Sendung, die mir erzählt haben, wie sehr, sehr schwer es war, da wieder rauszukommen. Die Angst hatten, überhaupt hier mit mir zu reden, weil sie Angst hatten, dass die Stimme erkannt wird, und Angst vor Verfolgung hatten und so etwas. Nur sind nicht alle Gruppierungen so unbedingt so ganz krass vielleicht, aber generell ist davor sehr, sehr zu warnen. Und du bist ja auch selbst ziemlich kritisch und skeptisch, ne? Ja, also da ist nur so ein, das, was man gehört hat, und dann lass dir lieber von dem Jens erzählen, was da abgeht, und lass dich von dem beraten, wie es da war. Wenn der nach 4 Jahren selbst da rausgegangen ist, dann wird es dem wahrscheinlich bis hier oben gestanden haben. Jeanette, du bist noch zögerlich, ne? Mhm. Ich fände es wirklich gut, wenn du es nicht machen würdest. Ich kann dir das ja nicht vorschreiben. Ich kann dir nur meine Meinung dazu sagen. Nach dem, was ich alles weiß über diese ganzen Szenen und Sekten, lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Ist meine Meinung, meine ganz klare Meinung. Und red mit dem Kumpel Jens. Ja? Mhm. Jeanette, weißt du, was wir machen? Ich möchte, dass du gleich mit meiner Kollegin noch mal ein paar Worte sprichst, nach unserem Gespräch hier mit der Elke. Mhm. Mach mal das so, dann leg jetzt auf und dann ruft die Elke dich gleich noch mal an. Und meine Meinung weißt du, ne? Ja. Alles klar? Mhm. Tschüss. Geht schon. So, jetzt begrüße ich herzlich den Markus noch, und der ist 23. Ja, hallo, Domian. Hallo, Markus. Ja, Domian, und zwar wollte ich mal das Thema Kontaktanzeigen aufgreifen. Mhm. Und zwar muss ich ja erstmal so eine Vorgeschichte erzählen. Und zwar hatte ich vor 3 Jahren ungefähr, 2,5 Jahren, eine Freundin gehabt. Mhm. Bin mit der nach einem halben Jahr zusammengezogen. Mhm. Und 2 Monate nachdem wir ungefähr zusammengezogen sind, kam dann der große Knall. Da sagte sie, sie hätte mit ihrem Ex-Freund geschlafen und Kind und aus. Mhm. Na gut, okay. Und von da an, muss ich sagen, habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen. Und jetzt, nachdem man ja halt eben so ein bisschen einsam ist, mhm, und man ja auch endlich mal wieder eine Freundin haben möchte, ist mir so eine Zeitschrift in die Hände gekommen, nennt sich Flirtkontakte. Mhm. Und da dachte ich mir, guckst du einfach mal durch. Markus. Auf so ein paar Anzeigen geantwortet. Und was ist draus geworden? Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch auf eine Anzeige so einen richtig schönen Antwortbrief bekommen. Mhm. Da war ich gleich erstaunt dann erstmal. Der Brief, der kam aus Aachen. Markus, jetzt ist was Dummes passiert, du hörst das. Ja, ich höre dich auch, so verdammt leise. Jetzt fängt unsere Musik an, das heißt, die Sendung ist gleich zu Ende. Kannst du es in ein paar Sekunden noch fertig erzählen, oder ist es zu lang noch? Nö, also geht ganz schnell dann eigentlich. Na gut, auf jeden Fall habe ich dann eine Antwort, wie es bekommen. Das Mädel wollte mich dann auch besuchen. Mhm. Nur eben hat sie mich dann gefragt, ob ich eben halt einen Teil von diesen Reisekosten erstatten würde. Ja. Habe ich gesagt, okay, mache ich. Hat eben das Ticket besorgt, hier und runtergeschickt. Und du bist gearscht worden. So sah es aus. Mein Gott. Ja, also Vorsicht in Sachen Reisekosten. Ja, also das fand ich ja dann absolut nicht so fahne. Ja, aber ich würde da auch keine Reisekosten übernehmen bei solchen Sachen vorab. Ja. Das wäre mir zu heikel. Und von daher zweifle ich das ganz stark an der Seriosität von diesen Kontaktanzeigen. Markus, jetzt müssen wir Schluss machen. Du bist noch rübergekommen, das ist schön. Alles Gute dir. Ciao. Tschüss. In der Technik, Christoph Hudelmeier. Morgen heißt unser Thema Besessenheit. Und ich frage euch, von was seid oder wart ihr besessen? Was ist eure absolut größte Leidenschaft? Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, da ist Ulrich Wickert Gast im 1 Live Talk Radio Domian. Ihr könnt Ulrich Wickert alles fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Ich freue mich auf morgen. Schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.